Meine lieben Freunde, meine lieben Folge auf YouTube, meine liebe christliche Familie, wie immer ich euch auch nennen soll. Ich werde heute eine Frage nachgehen, wo ich auch immer wieder erlebe, dass Menschen, wie soll ich sagen, die leben mit Bedauern. Die schauen zurück auf ihr Leben und die sagen, ja, warum musste ich 30 Jahre Christ sein, bevor ich den neuen Bund erkannt habe? So lange bin ich mit Jesus gegangen und bin in der Religiosität festgesteckt. Warum habe ich das nicht früher erkannt? Was habe ich doch für Jahre verschwendet, indem ich im alten Bund und in der Religiosität gelebt habe? Ist die Zeit, bevor ich den neuen Bund erkannt habe, wirklich verschwendet? Schau mal, lieber Freund. Natürlich ist es herrlich, wenn wir in all dem leben, was Gott für uns hat. Es ist auch gut und wichtig, dass wir wirklich all das erleben, was Jesus für uns vorbereitet hat. Wofür er bezahlt hat am Kreuz, da ist ja gar keine Frage. Nur, wir sollen unsere Vergangenheit nie verschwenden. Wie verschwenden wir unsere Vergangenheit? Indem wir jetzt hier Trübsal blasen und sagen, ach, ich habe 20 Jahre lang in Religiosität gelebt und 20 Jahre lang habe ich den neuen Bund nicht erlebt. Warum verschwenden wir die Zeit so? Weil wenn wir das so machen, dann leben wir in der Vergangenheit. Und niemand, der in der Vergangenheit lebt, der kann in die Gegenwart, in die Zukunft voll eintreten und das erleben, was er hat. Also, wäre es besser gewesen, dass du am Anfang deines Christenlebens vom ersten Tag an den neuen Bund erkannt, ergriffen hättest und voll erlebt hättest, wie herrlich und wie genial Gott ist? Natürlich wäre das das Ideale. Das ist ja gar keine Frage. Ich kenne hier in Brasilien Christen. Ich habe hier Menschen zu Jesus geführt. Und wisst ihr, diese Menschen, die habe ich von Anfang an, nachdem ich sie zu Jesus geführt habe, schon die Wahrheiten des vollbrachten Werkes des Kreuzes gelehrt. Die stiegen auf wie geistliche Raketen. Wunderbar. Toll. Ja, aber was ist mit denen, bei denen es nicht so war? Und hier ist wichtig, dass wir die Sache in der Vergangenheit nicht als verschwendete Zeit sehen, sondern diese Zeit auch immerhin weiterhin noch verwenden. Alles, was in unserem Leben erlebt wurde, kann verwendet werden oder verschwendet werden. Der Apostel Paulus hier sagt was ganz Interessantes im dritten Kapitel im Philipper. Da sagt er Folgendes: Eines tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und wisst ihr, vor vielen Jahren habe ich mir die Frage gestellt: Moment mal, wie kann der Paulus sagen, eines tue ich, und dann redet er von zwei Dingen? Er redet von Loslassen, was hinten ist, und Nachjagen, was vorne ist. Wenn du festhältst an dem, was hinten ist, und es nicht loslässt, wirst du dem, was vorne ist, nicht nachjagen können. Also ist es im Grunde genommen eine Sache, du lässt los und du jagst nach vorne. Und das ist so wichtig, dass wir nicht sitzen, jammern, uns beklagen und sagen, ach, ich wünschte, ich hätte auch das so erlebt, wie der Rainer das erzählt von seinen Freunden, der hat sie zu Jesus geführt und schon im neuen Bund hineingeführt und da geht das Christenleben, da geht die Post so ab. Ach, warum habe ich das erlebt? Ach, wie, ach, ach, ach, ach. Meine lieben Freunde, so blockierst du dich nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft wirst du nicht mit vollem Eifer und voller Kraft hineingehen können in die Sachen, die Gott für dich vorbereitet hat. Ich kann mich erinnern, als der Herr zu mir eines Tages gesagt hat, Reinhard, du kannst die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber du kannst sie erlösen. Dann habe ich mir gedacht, Moment mal, erlösen? Wie kann ich die Vergangenheit erlösen? Und dann hat der Herr mir gezeigt, dass auch meine eigenen Versagen, auch die Sünden, alles, was in der Vergangenheit liegt, das hat einen erlösenden Zweck. Und diesen erlösenden Zweck, den muss ich finden, den muss ich ergreifen und dem muss ich nacheifern. Schau, ich gebe dir zum Beispiel ein sehr praktisches Beispiel. Ich kann den Rest meines Daseins auf dieser Erde jammern, dass ich halt als Kind sexuellen Missbrauch erlebt habe. Da kann ich jammern, da kann ich heulen, da kann ich klagen, da kann ich was weiß ich, was alles tun. Ach, wie bedauerlich ist es, dass ich nicht so eine schöne Vergangenheit gehabt habe. Oder ich habe eine zweite Möglichkeit. Ich kann sagen, ich werde das, was in der Vergangenheit ist, verwenden. Ich werde es Jesus hinlegen Und ich werde ihm vertrauen, dass er auch das, was schmerzhaft war, verwendet, um anderen Menschen zu dienen. Denke mal, heute bin ich hier in Brasilien, ich lebe im heißen Garestina und ich mache was? Ich baue Kinderheime und Waisenheime auf und ich bin da, bei anderen Menschen zu dienen und zu helfen, damit die Kinder eine Zukunft haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun würde, hätte ich selbst nicht eine schmerzhafte Kindheit gehabt. Siehst du? Also, war meine Vergangenheit verschwendet? Nein. Wird sie jetzt verwendet? Ja. Und genau so musst du dein eigenes Leben sehen. Du musst dein eigenes Leben sehen, als egal, was in der Vergangenheit war, egal, wie viele Jahre du in der Religiosität gelebt hast, egal, wie lange es gedauert hat, bis du den neuen Bund erkannt hast, jetzt hast du ja ihn erkannt. Jetzt lebst du ja in dem neuen Bund. Jetzt gibt es keinen Grund, zurückzuschauen und zu jammern und zu beklagen und sich zu beschweren. Ach hätte ich doch viel früher. Nein, jetzt sagst du, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt deinen Bund erkannt habe. Ich danke dir, dass ich jetzt das vollbrachte Werk des Jesus erkannt habe. Und ich danke dir, dass ich jetzt in dem vollbrachten Werk des Kreuzes Jesus Christus leben kann, ich für mich selbst annehmen kann, erleben kann, es genießen kann. Und Herr, ich danke dir, dass du auch meine Vergangenheit der Religiosität verwendest. Die lege ich dir hin, die gebe ich in deine Hand und ich vertraue dir voll darauf, dass du etwas Gutes daraus machst. Mein lieber Freund, denk mal, wie viele Menschen gefangen sind im Netz der Religiosität. Gott braucht Menschen, die die verstehen. Gott braucht Menschen, die Mitgefühl mit ihnen haben. Gott braucht welche, die leiden mit den Leidenden und sich freuen mit den Freuenden. Solche Menschen braucht Gott dringend. Und wenn du eine Person bist, die was weiß ich, wie lange das Christenleben gelebt hat, bevor sie erkannt hat, wie herrlich das ist, was Jesus Christus gemacht hat und wie vollkommen sein Werk war, dann sitz hier nicht und blase Trübsal, weil du 30 Jahre deines Christenlebens vielleicht, wie du denkst, vergeudet hast. Sondern sag, ich habe es ergriffen. Ich habe es verstanden. Immer mehr ergreife ich es und verstehe ich es. Und Herr, die Vergangenheit, die lege ich dir hin. Und ich will nicht nur, dass du sie auslöscht, dass du sie so machst, als ob ich jetzt alles vergessen könnte. Ich will, dass du sie verwendest. Verwende mich her, damit ich eine Person bin, die die anderen Menschen herausreißen kann oder ihnen die Hand reichen kann, damit sie herausgehen können aus dieser verstricksten und verkorksten Religiosität und ein Leben im alten Bund. Und noch etwas. Du kannst jetzt verständnisvoller sein und brauchst nicht urteilen. Wie traurig ist es doch, wenn Leute, die das vollbrachte Werk des Kreuzes erlebt haben, anfangen, andere zu verurteilen, die das nicht erlebt haben. Und solchen Leuten sage ich immer wieder gern, pass auf, wenn du urteilst. Denk daran, wie lange war Gott mit dir geduldig und hat gewartet, bis du diese Dinge schnallst und erkennst. Gott hat dich nicht angeklagt, er hat dich nicht auf die Seite geschoben, er hat dich nicht weggeschoben. Geduldig hat Gott gewartet bis auf den Augenblick, wo dein Herz bereit war, dass du das erkennen konntest und annehmen konntest. Und jetzt bist du auch schön geduldig mit den anderen Menschen, die genauso wie du immer noch in dem Netz der Religiosität verstrickt sind. Und stell dir vor, wenn wir lernen, dass wir die Zeit der Vergangenheit nicht verschwenden, auch die Dinge, wo wir zurückschauen und sagen, ich wünschte mir, ich hätte das viel früher erkannt, ich wünschte mich, wir wären die Augen viel früher aufgegangen, dass du diese Jahre, in die du zurückblickst, niemals verschwendest, sondern sie ganz bewusst in die Hand Jesus gibst und sagst, Jesus, danke. Ja, danke. Sage Gott danke für alle Dinge. Danke, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich die Dinge ergriffen habe. Aber jetzt habe ich sie ergriffen. Und Herr, ich gebe dich mir zur Verfügung, ich stelle dich mir zur Verfügung, ich gebe dich mir ganz hin und ich danke dir, dass ich dir vertrauen kann, dass nichts in der Vergangenheit verschwendet wird, war, weil ich es verwende. Wenn du die Dinge der Vergangenheit nicht verwendest, sind sie verschwendet. Du entscheidest dich, verschwendest du oder verwendest du. Lass doch die Liebe Gottes durch dein Herz so stark fließen, dass du permanent ein Kanal der Liebe bist zu den anderen, die noch gefangen sind im Netz der Religiosität. Danke und wir sehen uns bald.